im Bann einer schrecklichen Droge. Menschen im Bann einer schrecklichen Droge. Menschen im Bann einer schrecklichen Droge. Die meisten nennen es Meth, kurz für Methamphetamin. Music make you lose control. Music make you lose control. Music make you lose control. Music make you lose control.

Bye.

We'll be right back. Lukas, geh bitte auf dein Hocker zurück. Bang, bang, bang, bang, bang. Hier ist das ist gut.